Ich war mit meinen Freunden auf dem Schulhof. Ich habe mich mit einer meiner Freunde auf Russisch unterhalten, als ein Junge zu mir kam und meinte, dass ich mich zurück nach Russland verpissen soll und ich schuld am Krieg sei. Ich habe mich unwohl und nicht willkommen gefühlt.